Das Gesicht, die Gesichter. Das Haar, die Haare. Die Schläfe, die Schläfen. Die Wange, die Backe. Die Wangen, die Backen. Das Ohr, die Ohren. Das Ohrläppchen, die Ohrläppchen. Der Bart, die Bärte. Der Schnurrbart, die Schnurrbärte. Die Stirn, die Stirnen. Die Nase, die Nasen. Das Nasenloch, die Nasenlöcher. Das Kinn, die Kinn. Das Auge, die Augen. Die Augenbraue, die Augenbrauen. Die Wimper, die Wimpern. Die Iris, die Iris. Das Augenlid, die Augenlider. Die Pupille, die Pupillen. Der Mund, die Münder. Die Lippe, die Lippen. Die Zunge, die Zungen. Die Koteletten. Der Spitzbart, die Spitzbärte. Die Bartstoppeln, der Bartstoppel. Behaart, haarig. Die Kopfhaut, die Kopfhäute. Das Grübchen, die Grübchen. Der Mundgeruch, der Ausdruck, die Ausdrücke. Lächeln, die Stirn runzeln.